Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder virtuell einen Gast bei mir im Haus. Ein nicht Unbekannter in unserem E-Government Bubble. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Martin Schalbo. Hallo Martin, ich grüße dich. Ja, hallo Thorsten, danke für die Einladung. Genau, und wir wollen heute über GAV Digital sprechen, aber vielleicht fängst du erstmal an und stellst dich kurz vor, für die dich vielleicht doch noch nicht kennen. Ja, also Thorsten und ich haben, bevor die Aufzeichnung begann, erstmal angefangen, uns über das Standdesign und die Fetenqualität der CeBIT 2002, 3 und 4 zu unterhalten. So ungefähr kann man sich das vorstellen, weil wir beide schon relativ lange Teil der E-Government-Bubble sind. Ich auch. Ich habe zwischendurch mal einen Abstecher gemacht aus der E-Government-Bubble raus und bin jetzt wieder zurückgekehrt. Ich bin von Haus aus Informatiker und habe im Bundesinnenministerium lange gearbeitet, in der E-Government-Bubble dort selbst. Bund Online 2005 war so ein Thema, über das wir uns eben ausgetauscht hatten, und habe lange im BMI auch andere Themen verantwortet, wie die Cybersicherheit, und die letzten Jahre dann mehr auf dem Thema Cybersicherheit gearbeitet als Wissenschaftler in Berlin an der ESMT, ein Forschungsinstitut geleitet, und bin zum 1. Januar zurückgekehrt in die E-Government-Bubble bei GAV Digital als CEO der GAV Digital. Und wir werden sicher gleich ein bisschen noch was über GAV Digital sprechen. Insofern, das reicht vielleicht zu meiner persönlichen Vorstellung. Genau, also wir haben jetzt mal die GAV Digital als Aufhänger für unsere Gespräch genommen. Aber vielleicht sagst du ganz kurz noch was zur GAV Digital. Was ist die GAV Digital? Und wer sich vielleicht schon mal die Webseite angeguckt hat, das ist eine Genossenschaft. Das ist, glaube ich, auch was Ungewöhnliches bei uns in der Bubble. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was dazu. Ja, gerne. Die GAV Digital ist wirklich ein bisschen was Ungewöhnliches. Das ist mir auch aufgefallen, als sie gegründet wurde. Das habe ich natürlich schon verfolgt. Eine Genossenschaft, ein Unternehmen, gegründet von öffentlichen IT-Dienstleistern, mittlerweile 23. Das heißt, unsere IT-Dienstleister der Kommunen und der Länder und auch ein Bundesunternehmen haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir gründen ein gemeinsames Unternehmen. Das haben sie 2019 getan. Und das haben sie vor allen Dingen getan, um ihre Zusammenarbeit und ihre, sag ich mal, deutschlandweite Beschleunigung und Skalierung von Digitalisierung, um dem so einen organisatorischen Rahmen zu geben, indem sie das auf Basis einer unternehmerischen Zusammenarbeit einfach miteinander tun können. Die Gründungsmitglieder sind vor allen Dingen kommunale IT-Dienstleister wie die Rego-IT, AKDB, die Dataport, auch Landes-IT-Dienstleister, auch die Bundesdruckerei für den Bund. Und wir sind gewachsen auf 23 Mitglieder. Und ja, die Genossenschaft funktioniert so, wie eine Genossenschaft funktionieren sollte. Sie organisiert Dinge von gemeinsamem Interesse und sie hilft den Mitgliedern der Genossenschaft, dass sie besser vorankommen, weil man größere und schwierigere Dinge zusammentut. Genau. Und was genau macht die GAV Digital da in dieser Genossenschaft gemeinsam? Also ich habe ein paar Projekte gesehen und man hört ja auch so in der Presse so ein bisschen was. Wer auf Twitter unterwegs ist, hat da alle Nase lang mal was, hört was über die GAV Digital. Was sind da so herausragende Projekte? Ich glaube, in der Gründerzeit der GAV Digital, Gründerzeit ist ein bisschen schwieriges Wort, aber ich sage das jetzt mal so, das ist 2019, wo ich eben noch nicht dabei war, 2020 hat man sich überlegt, ja, manche Dinge, die innovativ, neu, herausfordernd sind, die wollen wir lieber gemeinsam angehen. Und so war eines der ersten Projekte der Aufbau einer Blockchain, die von öffentlichen IT-Dienstleistern betrieben wird, also 8 Knoten bei 8 verschiedenen Rechenzentren. Keine privaten dabei, sondern eben nur öffentliche Verwaltung. Und da sind dann weitere solche Dinge hinzugekommen. Zuletzt der Marktplatz für EFA-Dienstleistungen, über den wir sicher nochmal sprechen, mit dem die öffentlichen IT-Dienstleister dafür sorgen wollen, dass man solche EFA-Dienstleistungen auch praktisch in der Fläche der deutschen Verwaltung, in jeder der Kommunen irgendwie bestellen kann. Deshalb baut die GAV Digital da einen Marktplatz. Und auf dem Weg hat die GAV Digital noch das eine oder andere sonstige Projekt gemacht. Ich glaube, das bekannteste Projekt, deshalb dazu vielleicht noch ein paar Worte, ist das digitale Impfzertifikat, was jeder von uns und jede von uns auf dem Smartphone hat. Die GAV Digital hat in einem Konsortium dem Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums dieses Impfzertifikat mitentwickelt und eines unserer Mitglieder betreibt das Impfzertifikat. Das heißt, die Zertifikate werden dort ausgestellt, weil auch die Bundesregierung wollte, dass das bei einem öffentlichen Rechenzentrum erfolgt und nicht bei einem privaten. Meine Hörer werden sich jetzt wundern, warum ich bei dem Thema Blockchain nicht gleich reingekrätscht bin, weil normalerweise kostet das ein Bier, wenn man Blockchain sagt in dem Podcast. Wollen wir gerne machen. Das verschieben wir, wenn wir uns mal persönlich treffen. Aber das Thema Blockchain ist ja ein ganz großes, ganz auch speziell bei der GAF Digital. Ist ja quasi einer der Gründungsgründe. Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Der Eindruck ist vielleicht entstanden. Der Gründungsgedanke war, was für Dinge müssen wir eigentlich in Deutschland in der digitalen Verwaltung morgen und übermorgen tun, okay, und welche Form von Kooperation braucht es dazu? Und da haben die IT-Dienstleister gesagt, wir werden immer weniger nur alleine tun, wir brauchen ganz viel gemeinsam und wir wollen nicht ständig eine neue Kooperation miteinander vereinbaren. Also der eine mit dem einen zum Thema X, was weiß ich, Regio-IT und AKDB bei der Einbürgerung, Online-Verfahren, mhm, und Dataport mit Baden-Württemberg bei Wohngeld, auch Online-Verfahren, sondern wir wollen eine Plattform schaffen, die das für uns organisiert, sodass wir so einen Standard haben. Und dann kam dieser Gedanke mit der Blockchain eigentlich als ein Thema, was jetzt bei uns nicht das größte Geschäftsfeld ist und auch nicht das bedeutendste, sondern eins ist, wo aber einfach die operative Zusammenarbeit unverzichtbar ist. Also wenn man eine Blockchain, wir betreiben ja eine experimentelle Blockchain, betreibt, dann hat man verschiedene Knoten, da braucht man da eine Governance, da braucht man irgendwie Technik, Abstimmung, man muss mit Incidents umgehen und so weiter. Und da an diesem Beispiel, und deshalb war das für die GAF Digital, glaube ich, ein wichtiges Gründungsthema. Jetzt habe ich das Wort, glaube ich, schon zweimal verwendet. Also ich schreibe alles mit. Ja, du machst so eine Strichliste. War das ein wichtiges Gründungsthema für die GAF Digital, weil die sowohl die Techniker als auch die Governance-Leute als auch die Juristen von den Mitgliedern, um da so eine gemeinsame Infrastruktur, 8 Knoten zu bauen, ganz eng zusammenarbeiten mussten. Mhm. Und das ist, glaube ich, gut gewesen, dass es sowas Konkretes gab. Aber zum Thema Zusammenarbeit, da gibt es ja gerade diesen EVA-Marktplatz gerade als großes Thema. Das Projekt ist, glaube ich, mitten im Laufen, ist noch nicht ganz fertig. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wir haben ja in der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes jetzt vor allen Dingen die Phase, in der die Online-Dienstleistungen in die Fläche gebracht werden müssen. Und der OIT-Planungsrat hat hierfür das Prinzip einer für alle festgelegt. Also das, was irgendwo entwickelt worden ist als Online-Verfahren, auch mit teilweise erheblichen Investitionen, Digitalisierungslaboren, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und so. Das soll nicht nur an dieser Stelle, sondern möglichst in ganz Deutschland genutzt werden können, indem das nach dem EVA-Prinzip bereitgestellt wird. Da gibt es auch finanzielle Unterstützung für. Nun braucht es dafür einfach Instrumente. Das heißt, wenn jetzt Dataport Wohngeld bereitgestellt hat, beispielsweise als Dienstleistung, muss da ja irgendwie dafür gesorgt werden, dass das in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen genutzt werden kann. Und diese Instrumente sind nicht ganz trivial, weil wir eine komplexe Landschaft haben von einerseits diesen Flächenkörperschaften, den Ländern, den Kommunen, die irgendwie Verantwortung tragen, andererseits den IT-Dienstleistern, die das praktische Doing machen. Mhm. Und die IT-Dienstleister müssen sich im Rahmen dieses EVA-Prinzips untereinander ja verständigen und auch Verträge schließen und auch wechselseitig beauftragen. Also wenn jetzt die Gemeinde Siegen im Verantwortungsbereich eines Mitglieds von uns Südwestfalen IT irgendwie eine Online-Dienstleistung aus Bayern nutzen will. Mhm. Fiktives Beispiel, müsste da jetzt irgendwie eine Entscheidung getroffen werden und auch ein Vertrag geschlossen werden. Und so, und man müsste überhaupt erstmal wissen, dass da die richtige Dienstleistung bereitsteht. Und all das wird dieser EVA-Marktplatz bereitstellen. Das heißt, das ist eine technische Lösung, eine Shop-Lösung, wo wir gerade so ein MVP fertiggestellt haben, so einen ersten Blick drauf, also noch nicht öffentlich, sondern nur zum Testen für die Mitglieder. Und aber natürlich auch ein Vertragskonstrukt, also eine Vergabemöglichkeit, inhouse-fähig, als auch Abrechnungsmodelle, als auch Support drumherum und so weiter. Und das alles liefert der EFA-Marktplatz und da ist die GAF digital beauftragt vom IT-Planungsrat, diesen Marktplatz aufzubauen. Da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen in den EFA-Marktplatz. Die EFA-Leistungen können ja aktuell nur von Ländern bezogen werden, die dann weitergeben an die kommunale Ebene. Wird das bei dem EFA-Marktplatz anders sein? Kann ich dann als Kommune mir eine Leistung quasi einkaufen oder bestellen, ohne dass mein Land diesen Dienst gekauft hat und bereitstellt? Ja. Das, was du eben gesagt hast, die Länder untereinander können nur EFA-Dienste weitergeben, das ist das Modell FitStore. Mhm. Die Länder haben, weil sie Träger der Anstalt FitCo sind, die Möglichkeit, über den FitStore und auf Basis der Vertragsbedingungen, die dort vereinbart sind, EFA-Leistungen anderer Länder zu beziehen. Damit haben sie noch nicht das Problem gelöst, wie kommen sie eigentlich dann in die Kommunen bei kommunalen Leistungen. Und die GAF Digital wiederum ist ja eine Genossenschaft, die ganz primär aus kommunalen IT-Dienstleistern besteht. Also die Mehrzahl unserer Mitglieder sind kommunale IT-Dienstleister, die haben Träger. Und zum Beispiel ein Träger der Regio-IT oder ein Träger der AKDB kann über den GAF Digital-Marktplatz und über die GAF Digital als Inhouse-Vergabe eine EFA-Leistung auch aus einem anderen Bundesland beziehen. Das heißt, da kann die Leistung über den IT-Dienstleister bis in die Kommune durchgereicht werden. Und wir haben zusätzlich noch die Provitaco als Mitglied, das heißt die kommunale Einkaufsgenossenschaft für IT, die dazu führt, dass noch mehr Kommunen diese Möglichkeit nutzen können. Und wie kommen die Dienste in den Marktplatz rein? Weil die Dienste werden ja alle von Ländern beauftragt. Die werden zum Großteil von kommunalen IT-Dienstleistern umgesetzt, aber die werden ja von Ländern beauftragt und die gehören ja dann auch entsprechend den Ländern. Wie kommt das dann in den Marktplatz hinein? Die Bereitsteller dieser Dienste sind ja im Auftrag der Länder irgendwelche IT-Dienstleister und die IT-Dienstleister, die Mitglied bei uns sind, können das in den Marktplatz einstellen. Okay. Wenn Sie nicht Mitglied sind, da natürlich nicht, aber wenn Sie Mitglied sind, können Sie es da einstellen. Okay. Ist bei dem ganzen Marktplatzthema auch das Thema Rollout und Support dann letztendlich auch mit geregelt? Weil das ist ja ein Riesending. Also wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland und da muss erstmal ausgerollt werden und hinterher, wenn es ausgerollt ist, wird es Support-Themen geben. Eine Frage, über die wir gleich gerne noch ein bisschen länger sprechen können, ist: Wie wird sich eigentlich die Bereitstellung solcher Dienste in der Zukunft darstellen? Mhm. Ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass wir mit der derzeitigen Methode so 100% zukunftsfähig sind, weil die Probleme, die du gerade als Frage formuliert hast, schon sehr ernsthafte Probleme sind. Ja, in dem Projekt enthalten ist, dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass ein EFA-Dienst, den man über den Marktplatz bezieht, dann eben bei einem Nutzer, Nachnutzer nennt sich das ja, dann ausgerollt werden kann. Und in den Verträgen wird natürlich auch sowas wie Support und so drin sein. Aber das macht nicht die GAF Digital, sondern das macht der Bereitsteller. Das heißt, wir sind als GAF Digital diejenigen, die das vermitteln, Verträge machen, durchleiten. Und wir haben in dem Projekt auch ein Teilprojekt, was wir zum Ende machen, was den Versuch unternimmt, die Bereitstellung noch weiter zu automatisieren. Das heißt, auch eine Bereitstellung von solchen Diensten in Form von zum Beispiel Containern vorzunehmen. Allerdings ist das, glaube ich, noch relativ begrenzt, weil wir einfach zu unterschiedliche Architekturen haben und weil wir nicht eine einheitliche Diensteplattform haben und weil die meisten Dienste noch nicht cloudifiziert sind und so weiter. Also das heißt, alles das, was wir sozusagen in 10 Jahren mal brauchen, das haben wir an der Stelle noch nicht. Und der Marktplatz ist viel stärker Vermittlung und Vorbereitung eines Rollouts und Vorbereitung von Support und Bereitstellung, als dass er das tatsächlich technisch schon die Dienste bereitgestellt werden können. Wäre da vielleicht das Thema Open Source, um schon wieder abzuschweifen, Open Source ein sinnvoller Ansatz, zu sagen, die Dienste kannst du bei uns kaufen oder über uns beziehen. Es wird ja wahrscheinlich auch welche geben, die man nicht direkt bezahlen muss. Wäre da Open Source eine Möglichkeit, dass man dann quasi nur den Code bezieht und das dann komplett selbst betreibt oder selbst in seinem Rechenzentrum irgendwie unterbringt? Das wäre sicher eine Möglichkeit. Das ist ja auch, wenn ich das richtig verstehe, politisch gewollt, also sowohl jetzt vom IT-Planungsrat in der entsprechenden Strategie zur digitalen Souveränität als auch von der neuen Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag, dass man also möglichst solche Dienste gleich als Open Source entwickelt, weil man sie selbst entwickelt. Soll auch ein, oder gibt auch schon in der ersten Fassung Open Source Code Repository, sodass man da einen Abwicklungsmechanismus hat, aber wir sind eben noch nicht so weit. Mhm. Ob das allein die Lösung ist, da bin ich nicht ganz so überzeugt, weil wenn man mal, ich habe ja in den letzten 6 Jahren keine öffentliche Verwaltung gemacht, sondern mich mit bei der Cybersicherheit mehr mit Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und so beschäftigt. Und wenn ich mir jetzt die Entwicklung bei den größeren Unternehmen anschaue, dann ist es da eher so, dass man auf eine doch sehr klare Cloud-Architektur setzt, so dass solche Dienste, wenn ich das auf unsere Welt der öffentlichen Verwaltung übertragen würde, dass ich in der Zukunft eigentlich davon ausgehe, dass irgendwann so ein EFA-Dienst einfach online als Cloud-Anwendung genutzt werden kann und Pay-per-Use gezahlt wird und damit also sozusagen die Übertragung des Dienstes von A nach B gar nicht nötig ist. Ah, das wäre natürlich cool. Das ist eine Zukunftsvision. Das wäre schön. Ja, das wäre natürlich cool, wenn die Kommune einfach hingehen kann, ich will das und das und dann ist es schon in meiner Webseite drin. Aber ich befürchte, dass ungefähr 80% unserer Kommunen dazu nicht fähig sind, das in die Webseiten einzubauen. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ob du anderer Meinung bist, aber wir müssen ja irgendwann mal da hinkommen, oder? Na klar, na logisch. Dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Kfz-Zulassungsdienste oder auch 5, das ist mir auch egal und so, aber ich kann dann in meiner Kommune sitzen und kann sagen, ich buche jetzt diesen Dienst und das kann ich online machen, dann nutze ich den und dann kriege ich irgendwie eine Rechnung für meine irgendwie 270 Zulassungen pro Tag. Mhm. Ja, ich kenne mich ja auf dem EFA-Markt inzwischen ziemlich gut aus und ich weiß, wie viele Lösungen mit wie vielen verschiedenen Basisanwendungen hier gebaut werden. Also da gibt es verschiedenste Systeme unten drunter. Es gibt welche, die sind komplett frei. Es gibt welche, da ist ein dickes CMS drunter. Da gibt es welche, das sind proprietäre CMS drunter. Da gibt es welche, das sind Formularanwendungen drunter. Also ich habe die große Befürchtung, dass wir hier in Deutschland echt in den Wald kommen, was das angeht. Was heißt denn das im Wald? Also wie ist das da im Wald? Im Wald sind viele Bäume und man wird nicht Herr der Lage. Man ist dem Ganzen vollkommen ausgeliefert der Natur. Ach, das glaube ich gar nicht, weil jetzt gibt's, das weiß ich jetzt von unseren Mitgliedern, gibt's durchaus schon einige Anwendungen, die als Kubernetes-Container beispielsweise cloudifiziert irgendwie zur Verfügung stellen. Es sind ganz wenige, ich habe keinen richtigen Überblick, aber kann wahrscheinlich auch mal an 2 Händen abzählen. Und da haben wir schon, sagen wir mal, den ersten Schritt. Und jetzt kann ich als Verantwortlicher für IT in der Gemeinde XY, der da im Wald sitzt und lauter Bäume um mich drumherum hat und so und der irgendwie investiert, kann ich natürlich irgendwann anfangen und kann sagen, ja, hier gibt es doch schon einige Dienste, die kann ich einfach so online beziehen und zubuchen und die passen in meine Architektur rein und so. Und da gibt es also auch einen gewissen Sog. Wir können uns lieber überlegen, was können wir noch tun? Also wir jetzt als Gemeinschaft der IT-Dienstleister oder auch der IT-Planungsrat als Politik und IT-Steuerung, um diesen Prozess zu beschleunigen, voranzubringen, damit der Wald irgendwie sich einfach sozusagen so nach und nach lichtet. Mhm. Ja, ich habe da schon eine große Idee. Das Thema Standards, das haben wir ja in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung schon lange. Und ich glaube, was Standards angeht, da haben wir noch viel Luft nach oben. Da können wir, glaube ich, noch einiges schaffen. Und wenn so viele IT-Dienstleister da auf einem Haufen sitzen, ich glaube, da kann man sich auch relativ schnell einigen. Ja. Zur GAF Digital vielleicht an der Stelle nochmal ein Wort. Ich habe ja neu angefangen und habe die ersten Wochen damit verbracht, mit allen Mitgliedern zu sprechen und zu fragen, warum seid ihr dabei getreten, was erwartet ihr von der GAF Digital? Und insofern will ich das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Die Interessenlagen der Mitglieder und die Erwartungen, was man da gemeinsam erreichen kann, sind relativ homogen. Mhm. Ob das nun die Großen sind, die sagen, wir brauchen diese Kooperation bundesweit, weil wir inzwischen auch Anfragen haben, unsere Dienste ganz woanders bereitzustellen. Da werden wir dann mit denen, die lokal irgendwie die Kommunen betreuen, zusammenarbeiten müssen. Ob es die Kleinen sind, die sagen, ja, ich werde manche Dienste vielleicht in 3 Jahren nicht mehr in meinem Rechenzentrum machen, sondern die möchte ich dann vielleicht woanders auch betreiben lassen. Das, ob es die kommunalen oder die Landesdienstleister sind, das ist schon relativ, sagen wir mal, gemeinsame Sicht darauf, dass wir da zu viel mehr Gemeinsamkeit kommen müssen, Zusammenarbeit und Formate dafür finden müssen und so. Also da hast du schon recht. Die öffentlichen IT-Dienstleister gemeinsam kann enorm viel bewegen. Ist da das Thema Verwaltungscloud auch schon ein Thema bei euch? Ja, ist sogar ein großes Thema. Die aus zwei Richtungen. Zum einen, weil ich selber ein bisschen überrascht war, dass alle möglichen Menschen gleich in den ersten Tagen und Wochen auf mich zugekommen sind und gesagt, oh, die GAF Digital muss eine Rolle bei der Verwaltungscloud spielen. Und dann habe ich von den Mitgliedern gelernt, ich würde mal sagen 23 Mitglieder, ich würde mal denken 20 oder so haben in meinem Auftaktgespräch von sich aus das Thema Cloud als Priorität benannt. Mhm. Und das liegt daran, dass die alle darüber nachdenken, wie wird der Betrieb der Zukunft sein. Es liegt jetzt gar nicht in erster Linie daran, dass sie irgendwie sagen, oh, wir müssen jetzt hier irgendwie deutsche Verwaltungscloud, die Planungsratbeschlüsse umsetzen und so, sondern einfach aus der Notwendigkeit, was mache ich mit meinem Rechenzentrum? Was betreibe ich da selbst? Oder aus der Frage, die die Kunden stellen, wie kann ich eigentlich an Hyperscaler-Dienste vertrauenswürdig rankommen? Also da ist ein echter Druck, ja, mhm, bei den Unternehmen. Und deshalb ist das Thema Cloud ein Riesenthema. Es gibt ja da auch verschiedenste Arbeitsgruppen über den IT-Planungsrat, zum Beispiel die AG Cloud, die hier ganz stark auch Standardisierung vorantreiben. Ich darf da gelegentlich mal in verschiedenen Sitzungen dabei sein und gefühlt treffe ich dort alle die, die in der GAF Digital vertreten sind, auch wieder. Also ich glaube, die Mitglieder der GAF Digital sind ziemlich gut vernetzt bundesweit. Ja, absolut. Und Hubert Ludwig, einer unserer Vorstände, im Vorstand eines Mitglieds ist der DVZ, ist ja einer der Vorsitzenden der AG und enorm engagiert und hat auch innerhalb der GAF Digital natürlich entsprechend den Einfluss. Wenn wir gerade über die Verwaltungscloud gesprochen haben, müssen wir auch noch mal ganz kurz über das OZG sprechen. Ich glaube, wir sind uns einig, OZG ist nicht zu Ende, Ende 2022. Erstens, weil wir es mit Sicherheit noch nicht geschafft haben. Die als allererstes priorisierten Themen umzusetzen. Und natürlich ist, wenn man die priorisierten Themen umgesetzt hat, das Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung noch gar keinen Fall durch. Weil OZG sagt ja erstmal nur, Online-Zugang wird digitalisiert und das Thema, wie das hinten in Fachverfahren ausschaut, das wird meistens gar nicht mit beleuchtet. Zumindest ist im OZG ja gar nicht vorgesehen. Gibt es da Projekte und Bestrebungen in der GAF Digital, um da schon weiter hinauszuschauen, wenn, wie es mit 2023 weitergeht? Ich glaube, ein Projekt zu OZG, wie geht es weiter, haben wir nicht, sondern das ist ja eine Frage, die wird zwischen Bund und Ländern gerade diskutiert und da haben wir den Planungsrat, der da im Lead ist und wo wir das, was die Politik da vorgeht, umsetzen müssen. Was allerdings sich bei uns zunehmend herausstellt, ist, dass die Themen, die wir gerade diskutiert haben, wie bekomme ich eigentlich digitale Leistungen in die Fläche und EFR-Leistungen, OZG oder später auch Fachdienste und das Thema Cloud, dass das eben zusammenwächst. Mhm. Zu der Frage, wie kann ich eigentlich eine deutschlandweite Struktur bauen, mit der digitale Dienste grundsätzlich überall nutzbar sind. Also wie passe ich die Architektur immer mehr an? Wie schaffe ich die richtigen Geschäftsmodelle? Wie binde ich Private ein? Und das alles ist ein großes Thema für unsere Mitglieder. Und was ein großes Thema für die Mitglieder ist, ist auch ein großes Thema für uns. Da, wo die Mitglieder merken, hui, es ist doch sinnvoll, manches gemeinsam zu machen und nicht alleine. Ja, wie so ein Marktplatz kann man nur einen machen. Oder jetzt Cloud, wir sollen die Koordinierung im Rahmen der deutschen Verwaltungscloud-Strategie übernehmen, weil wir diejenigen sind, die alle Dienstleister koordinieren können. Auch rechtlich, ja, wir können die beauftragen und die können uns beauftragen. Mhm. Weil du gerade über Beauftragen sprichst, durch die GAF Digital können die Dienstleister wesentlich einfacher zusammenarbeiten. Nutzen die Dienstleister dann auch die GAF Digital dazu, um sich Partner zu suchen, zu sagen, ich habe folgende Notwendigkeit, wer kann mir da helfen? Ja, das gibt's. Also wir haben eine ganze Reihe von so bilateralen Kooperationen über die GAF Digital. Also IT-Dienstleister X möchte gerne die Lösung des IT-Dienstleisters Y nutzen, auch vielleicht in Kundenprojekten, und fragt dann über die GAF Digital die Kollegen an, können wir das irgendwie abwickeln? Und dafür hat die GAF Digital ein Modell und das wird auch genutzt. Okay. Gibt es da auch Zusammenarbeitsmodelle, dass nicht jeder für sich am gleichen Thema arbeitet? Ein bisschen ist das so, dass wir sind noch zu, ja, glaube ich, jung und zu klein und zu startupig, sage ich mal, um zu sagen, wir haben da jetzt so die fixen Modelle, aber wir haben so ein bisschen so eine Arbeitsteilung. Also zum Beispiel beim Thema Cloud gibt es Mitglieder, die gemeinsam gerade so ein POC machen, um einen verteilten Kubernetes-Cluster aufzubauen, also um Dienste hin und her schieben zu können. Und es gibt andere Mitglieder, die uns dabei unterstützen und das auch tiefer bearbeiten, wie können eigentlich Hyperscaler-Dienste irgendwie eingebunden werden von außen, ja, wo man auf die Sicherheit achten muss, Vergaberecht und so weiter. Das teilen wir so ein bisschen auf. Manche engagieren sich sehr beim Marktplatz. Zwei unserer Mitglieder bauen den Marktplatz, werden ihn dann auch betreiben. Und wieder andere machen mehr beim Thema Cloud. Also es ist eher so eine Lastenverteilung, ohne dass man jetzt sagen kann, eine klare Arbeitsteilung, der eine ist zuständig für, oder so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Weiß ich ja nicht, ob wir dazu kommen. Das Thema digitale Daseinsvorsorge und digitale Souveränität, das sind ja auch Buzzwords, die immer wieder auftreten. Ich habe dazu auch schon Podcasts gemacht, weil es wirklich auch wichtige Themen sind. Spielt das auch eine Rolle in der GAF Digital? Ist das auch vielleicht sogar schon ein erster Schritt in Richtung digitale Daseinsvorsorge und vor allen Dingen digitale Souveränität? Ich glaube, die Gründer der GAF Digital haben von Anfang an diese beiden Begriffe als Leitsterne auch der GAF Digital mitgegeben, weil sie gesagt haben, und gibt's ja auch Interviews und alles zu, wenn wir sagen, wir wollen digital souverän sein und wollen nicht in der Abhängigkeit oder wollen die Abhängigkeit nicht fortsetzen von den großen globalen Unternehmen, dann können wir doch nicht glauben, dass wir das hinbekommen, wenn das jeder für sich macht, sondern die unsere einzige Chance ist, dass wir uns groß, gemeinsam und schlagkräftig aufstellen. Wenn wir einen zum Beispiel souveränen Arbeitsplatz einführen wollen in der öffentlichen Verwaltung, und Dataport bietet sowas an, mit Phoenix zum Beispiel, dann können wir das damit vielleicht schaffen, aber nicht mit 3 oder 5. Und dann müssen wir auch zusammenarbeiten bei dem Thema. Und so geht das für jedes einzelne Thema. Und deshalb ist, glaube ich, digitale Souveränität für uns ein Stück weit eine Überschrift. Bei der digitalen Daseinsvorsorge, ja, das ist ein Begriff, mit dem habe ich mich lange und gerne beschäftigt, habe ich auch einiges zugeschrieben in meiner Wissenschaftlerzeit. Was ist eigentlich digitale Daseinsvorsorge? Welche Rolle hat der Staat? Der Begriff stammt ja im Kern von Sönke Schulz, der dazu auch geforscht hat und viel geschrieben hat. Und ich aus der GAF Digital heraus habe ich nochmal ein bisschen anderen Blick darauf, weil bei digitaler Daseinsvorsorge denkt man ja immer daran, was für Leistungen braucht's eigentlich, die gewährleistet sein müssen, damit die Menschen irgendwie in Deutschland gut leben können. Ja, wir haben das im Bereich der klassischen Daseinsvorsorge, wo man sagt, also sagen wir, Strom und Wasser gehören auf jeden Fall dazu, Bibliotheken, ja, vielleicht auch, doch, sagt man heutzutage eigentlich schon, also Kulturangebote. Und jetzt im digitalen Bereich habe ich immer die Theorie vertreten, wir brauchen sowas wie eine digitale Identität, wir brauchen irgendwie sowas wie einen irgendwie gearteten Zugang zu Verwaltung, also Open Data oder irgendwas als Form der digitalen Daseinsvorsorge. Und ich lerne mittlerweile, dass die GAF Digital in dem Moment, in dem sie zum Beispiel angefangen hat, diesen Marktplatz zu bauen, auch anfängt, Daseinsvorsorgeleister ein Stück weit zu sein. Weil so ein Marktplatz, wo sich unsere IT-Betreiber in Deutschland, von denen es ja 40, 50 gibt, irgendwie austauschen, ist einfach was Notwendiges, damit wir Digitalisierung in Deutschland betreiben können. Und deshalb ist die GAF Digital ein kleines bisschen in der Tradition von Genossenschaften in anderen Daseinsvorsorgebereichen. Ja, wir haben ja, Genossenschaften sind ja in der Daseinsvorsorge auch kein untypisches Modell. Es gibt so diese Energiegenossenschaften und so weiter. Also insofern, digitale Daseinsvorsorge versuche ich gerade im Kontext der GAF Digital noch ein bisschen weiterzudenken und zu überlegen, wo führt es eigentlich hin? Ja, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Schichten der digitalen Daseinsvorsorge. Ob man jetzt eher den bürgerlichen Bereich betrachtet oder den Bereich der Verwaltungen, aber die Verwaltungen, die brauchen ja auch gewisse digitale Möglichkeiten, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Das sieht ja heutzutage nichts mehr analog. Also so mit Karteikästen und Aktenschränken arbeitet ja keiner mehr. Oder sagen wir fast keiner. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Haben wir aber nie richtig wirklich definiert, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, da kann man noch viel diskutieren drüber. Vielleicht müssen wir zwei nochmal miteinander noch eine zweite Runde drehen im Podcast. Ja, also digitale Daseinsvorsorge ist, ich finde es auch deshalb spannend, weil es ist ja auch, Daseinsvorsorge ist ja auch ein Begriff, der im Recht eine gewisse Rolle spielt, ja, wo man sagt, also wenn es um die Daseinsvorsorge geht, dann haben wir bestimmte andere Anforderungen. Und gerade wenn wir jetzt in einer veränderten sicherheitspolitischen Situation darüber reden, dass wir unsere Abhängigkeiten nochmal auf den Prüfstand stellen, ist es auch wichtig, finde ich, wenn wir klar sagen, das ist digitale Daseinsvorsorge, dann müssen wir da besonders gut geschützt sein. Ich habe noch ein Thema, was ich bisher sträflich vernachlässigt habe bei mir im Podcast. Ich habe zwar einen meiner Co-Podcaster oder Co-Moderatoren, die sich sehr stark in dem Bereich auch engagieren und auch beruflich tätig sind. Das geht um IT-Sicherheit. Ich weiß, das ist auch ein Thema von dir. Wie sieht's da aus in der GAF Digital? Gibt's da Bestrebungen, Projekte oder Ähnliches zu? Bislang gibt's da keine Projekte dazu. Und ich glaube aber, dass sich das ändern wird. Wir haben wenige Tage nach dem Überfall der Ukraine durch die Russen uns in der GAF Digital mit den Vorständen zusammengesetzt, der Mitgliedsunternehmen, und haben überlegt, was heißt das für die öffentliche IT in Deutschland und für die Unternehmen, die in der GAF Digital zusammenarbeiten? Was für Folgerungen haben wir daraus? Und da ging es natürlich um so Fragen, wie wir die Verwaltung unterstützen im Bereich Flüchtlingsaufnahme. Aber es ging sehr stark um Resilienz und Sicherheit, weil alle gesagt haben, wir müssen unsere Abhängigkeiten auf den Prüfstand stellen, wir müssen unsere Zusammenarbeit nochmal neu daraufhin bewerten, ob wir auch damit die Resilienz erhöhen können. Also der eine Kollege sagt dann, mir wäre es lieb, wenn ich mein Backup bei einem anderen irgendwie ohne weiteres lagern und dort hochfahren kann und den Dienst von dort betreiben. Manche haben gesagt, wir müssen das Cloud-Thema beschleunigen, weil wir damit leichter architekturell sozusagen Resilienz bauen können. Und wieder andere haben gesagt, wir sollten bei der IT-Sicherheit Dienste vor die Klammer ziehen, weil wir nicht in der Lage sein werden, in gleicher Qualität bei jedem IT-Dienst IT-Security bereitzustellen, weil das eben auch eine gewisse Größe erfordert, weil Fachpersonal knapp ist, und wir sollten darüber nachdenken. Und wir haben begonnen, darüber nachzudenken. Es ist im Augenblick noch nicht im Kern unserer Prioritäten, weil wir als GAF Digital noch zu klein sind und die mit Marktplatz und Cloud schon große Themen bewältigen. Aber wir arbeiten dran, dass wir hier vielleicht zu einer gemeinsamen Aktivität kommen können. Aber ich glaube, das Thema IT-Sicherheit ist schon alleine aufgrund der vielen Teilnehmer oder der vielen Genossen in der GAF Digital, die alle die gleichen Herausforderungen haben und sich auch unterschiedlich unterstützen können, eigentlich ein ziemlich großes. Und eigentlich würde ich da gar keine so große Problematik drin sehen, dass man sich da nicht irgendwie gemeinsam drum kümmern kann. Ja, also ich, auf dem Feld würde ich mich als Experte bezeichnen, weil ich das jetzt die letzten Jahre wirklich gemacht habe und vorher ja auch im BMI-Fachaufsicht über das BSI hatte. Man kann vieles gemeinsam machen. Ja, man kann auch, der IT-Planungsrat macht ja gemeinsam vieles im Bereich IT-Sicherheit, definiert, wie man Cybersicherheitsstrategien baut. Es hat gibt einen Verwaltungszertverbund und so. Und ich habe mal ein Forschungsprojekt gemacht mit meinem Institut zu der Frage der Public-Private Partnerships in Germany bei der Cybersicherheit. Wie viel gibt's da, was tun die und wie gut funktionieren die? Und wir haben da festgestellt in dem Projekt, dass es eben viele gibt. Das sind im Grunde Erfahrungsaustausch, Gesprächskreise. Davon gibt es sehr, sehr viele. Das ist gut, das ist super, aber das ist einfach zu wenig, um das Sicherheitsniveau nennenswert zu erhöhen. Die harte Cybersicherheit von so einem Unternehmen wie so einem öffentlichen IT-Dienstleister entscheidet sich daran, wie ist das IT-Sicherheitsmanagement dort? Haben die einen SOC? Ist das SOC 24/7 bereit? Haben die gute Vernetzung mit anderen, damit sie an Indikatoren rankommen? Gibt es da Prozesse mit den Sicherheitsbehörden? Machen die Security Assessments für ihre Produkte? Gibt es ein Vendor Assessment und so weiter? Also sagen wir mal, sehr harte Dinge, die einfach getan werden müssen, wenn man höchste Sicherheitsstandard erreicht. Und ich war an der Gründung der Deutschen Cybersicherheitsorganisation da stark beteiligt, die die DAX-Konzerne gemacht haben, um genau so eine Zusammenarbeit für sich zu machen. Und davon sind wir in der öffentlichen Verwaltung enorm weit entfernt. So eine Zusammenarbeit haben wir noch nicht. Und irgendwann, glaube ich, müssen wir da schon hinkommen. Das BSI leistet da viel, aber verteidigen tut das BSI nur die Bundesverwaltung. Ja, das stimmt. Die sind ja auch nur für die Bundesverwaltung zuständig. Genau. Ich habe ziemlich viel zu dem Fall in Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehört, gelesen und ich auch viel gesprochen dazu. Eine ideale Vorstellung wäre natürlich erstens, dass sowas nicht mehr passiert, aber wenn sowas passiert, dass gerade die IT-Dienstleister, die ja bundesweit aufgestellt sind, dass die in so einem Fall relativ schnell durch Umkippen eines Schalters oder schnell Bereitstellung von Hardware oder Ähnlichen oder Ausleihen von Hardware und Ähnlichen solche Fälle relativ schnell abfangen können. Gut, in Anhalt-Bitterfeld sind noch ein paar andere Sachen schiefgelaufen mit Backups und so weiter. Aber das könnte ich mir als eine gute Strategie vorstellen, dass dann in so einem Cyberfall quasi alle zusammenhelfen und die einen unterstützen. Völlig richtig. Sehe ich auch so. Wobei die eine wichtige Sache, die, glaube ich, man vorausschicken muss, ist, dass man eigentlich eine Unternehmen oder eine Organisation nur dann vernünftig verteidigen kann, wenn sie einen ordentlichen IT-Betrieb hat. Mhm. Das heißt, diejenigen, die keinen IT-Dienstleister haben oder einen schwachen IT-Dienstleister, der nicht ausreichend Sicherheits-Know-how hat, die haben sowieso verloren. Dann nützt es auch nichts, wenn wir sie in irgendwelche Netzwerke reinbringen. Die können zum Beispiel mit den, mit Threat Intelligence, die wir ihnen zuwerfen, gar nichts anfangen. Ja. Also müssen wir sicher irgendwie sehen, dass die öffentlichen IT-Dienstleister besser zusammenarbeiten, aber wir müssen eben auch sehen, dass wir ein Stück weit da zu einer Konsolidierung kommen, dass jeder zu einem leistungsfähigen IT-Dienstleister hingeht und dort seinen Betrieb machen lässt. Und dann finde ich, und das ist so ein bisschen mein Ziel, woran ich jetzt auch in der GAF Digital arbeite und mit unseren Mitgliedern weiterarbeiten will, mal sukzessive zu definieren, was für Dienste können wir vor die Klammer ziehen. Es gab ja so Überlegungen schon von Mitgliedern zu sagen, wir könnten gemeinsame Certs aufbauen. Es gibt Überlegungen, man könnte SOC auch als Service anbieten. Es gibt Überlegungen, die sagen, warum wollen wir nicht unsere Einkaufsabteilung verbinden und so, Vendor Assessment gemeinsam machen. Das sind so Überlegungen, die man jetzt mal ausarbeiten muss ja auch ein Geschäftsmodell dahinter sein, muss ja auch jemand finanzieren. Und ich hoffe, dass da auch von der Politik, auch vom Bund vielleicht ein bisschen Unterstützung kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man Spezialaufgaben verteilt, dass sich einer darauf spezialisiert, auf, keine Ahnung, IT-Sicherheit und alle anderen unterstützen kann. Also absolut, das ist ja kann auch ich immer, mir vorstellen. Das ist ja auch immer der Hintergrund von so einer Genossenschaft. Das stimmt. Nee, das ist das Schöne auch ein bisschen an dem Modell. Ich musste mich auch erstmal mit Genossenschaftsrecht sehr intensiv beschäftigen und dann habe mir Beispiele für Genossenschaften angeschaut, um mich auf die Aufgabe vorzubereiten. Und da gibt es eben in der Tat solche Dinge. Es gibt dann sowas wie Winzergenossenschaften, wo dann der eine sich darum kümmert, so eine Apfelanlage aufzubauen und die anderen finanzieren irgendwie mit. Genau. Das finde ich, das Modell wollen wir eben auch haben. Na, Genossenschaften erleben gerade eine ziemliche Renaissance. Also da gibt es in vielen Bereichen, wo Genossenschaften als neues Modell oder als alt und wiederentdecktes Modell gewählt werden. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, so. Aber wollen wir nochmal eher die größere Klammer ziehen? Wie siehst du, wo steht Deutschland aktuell mit der Digitalisierung der Verwaltung? Sind wir so schlecht, wie es in der Presse steht? Oder sind wir viel besser und wir können es noch gut verbergen? Tja, die Frage ist unheimlich schwer zu beantworten, weil man so tausende von Facetten hat, die man alle irgendwie gegeneinander abwägen könnte. Wenn man mal in den EU Benchmark schaut, also dieses DESI-Ranking, was sie machen, ist Deutschland jetzt auf Platz 16, glaube ich. Also als ich noch mit digitaler Verwaltung zu tun hatte, so 2015, 16 war ich noch im BMI, da waren wir so auf 23 oder so. Also wir haben uns schon verbessert, im Vergleich ja immerhin. Ja, das heißt nicht nur absolut haben wir uns sowieso verbessert, sondern auch relativ. Andererseits, wir stehen da auf Platz 11, wenn man mal Digitalisierung insgesamt anschaut. Und das heißt, wir sind bei der Verwaltung unterdurchschnittlich. Also im Vergleich zu E-Commerce oder Konnektivität, Glasfaser, Breitband und so weiter, sind wir bei der Verwaltung unterdurchschnittlich. Andererseits sind wir bei der Verwaltung im Durchschnitt wiederum der wenigen föderalen Staaten, die wir haben. Ja, da, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Spanien, Belgien oder so, sind wir jetzt auch nicht irgendwie nennenswert schlechter. Also wir sind irgendwo im Mittelfeld und wir sind in einer Gruppe von Föderalstaaten, die sich schwerer tun als andere. Das wäre jetzt so mal mein Vogelperspektivenblick. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir sind gar nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Natürlich wird in der Presse immer Einzelfälle rausgezogen, weil mal wieder einer einen doppelten Briefkasten gekauft hat und irgendwo aufgehängt hat. Aber ich glaube, es gibt keinen Arbeitsplatz mehr in der öffentlichen Verwaltung, der nicht digitalisiert ist. Natürlich sind die Prozesse noch nicht durchgängig, was schade ist. Und natürlich ist auch der Antragsprozess oftmals immer noch papierbehaftet, beziehungsweise auch gibt OZG-Leistungen, die hinten ein PDF rausschmeißen, was sich dann ausgedruckt wird und abgetippt wird. Das ist natürlich auch nicht optimal. Absolut, klar. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Es geht natürlich immer besser und wir müssen da auch noch eine ganze Schippe drauflegen. Aber ich sehe hier große Fortschritte. Gerade in den letzten 2-3 Jahren haben wir echt was vorangebracht. Muss ich bloß mal anschauen, wie einfach es war, letztendlich die Leute auch ins Homeoffice zu bekommen, wo plötzlich ganze Verwaltungen von heute auf morgen remote gearbeitet haben und es immer noch funktioniert und jetzt sogar überlegt wird, ob wir die überhaupt wieder alle in unsere Büros reinhaben wollen oder ob sie lieber zu Hause bleiben sollen und wir die mit anständiger Hardware ausstatten. Hat natürlich wieder IT-Sicherheitsherausforderungen, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auch das werden wir gewuppt kriegen. Ja, also sehe ich völlig genauso wie du. Und wir reden uns da echt viel schlechter, als wir sind. Und wir beachten immer nicht, dass die Verwaltung schon 100% digitalisiert ist. Ja, also das ist ja, ich war jetzt vorgestern, war ich bei so einer Podiumsdiskussion wieder und da saß ich mit jemandem auf dem Podium, der dann irgendwie wieder sagte, ja, also, dass das hier alles nichts ist, sieht man ja daran, dass die Gesundheitsämter noch mit Faxgeräten arbeiten und überhaupt keine IT haben. Und das ist eben absoluter Nonsens. Ja, natürlich hat jedes Gesundheitsamt in Deutschland irgendeine IT-Ausstattung. Das Problem ist, die haben das halt schon relativ lange. Und dass die mit dem Faxgerät arbeiten, liegt ja nicht daran, dass die nicht irgendwie an ihrem Arbeitsplatz normalerweise digital arbeiten und Office und irgendwie Fachverfahren im Einsatz haben, sondern dass wir eben die Systeme nicht miteinander verbunden haben, weil wir einen so und so haben. Ja, also das Fax ist ja ist ja praktisch im Grunde nur ein Interoperabilitätsthema gewesen. Und dass jetzt das bundesweit vorgeschlagene System, was dann das Gesundheitsministerium aus Berlin da einführen wollte, nicht genommen wurde, lag ja auch nicht daran, dass sie gesagt haben, wir wollen lieber weiter faxen, sondern dass sie gesagt haben, wir haben aber hier Systeme vor Ort, die sind besser. Die sind zwar nicht vernetzt, aber die sind von der Funktionalität her besser. Und die Kollegen hier in den Gesundheitsämtern wollen doch jetzt nicht auf eine schlechtere Funktionalität umsteigen. Wir haben also an vielen Stellen haben wir das Problem, dass wir Interoperabilität einfach nicht hergekriegt haben, also hinbekommen, keine durchgehenden Prozesse und aber vor Ort schon alle irgendwie digital arbeiten. Also insofern 100% Zustimmung zu dem, was du gerade analysiert hast. Das ist mein Lieblingsdauerthema bei der OZG. Wir machen erstmal alles neu, obwohl wir schon so viele Dinge haben, die schon seit Jahren funktionieren. Ja. Also ich denke mal IKFZ zum Beispiel oder Bayern ist schon seit 11 Jahren und länger dabei, digitale Online-Dienste anzubieten in den Kommunen. Klar. Ist halt das gleiche Thema, ist nicht interoperabel, es ist nicht kompatibel zu allen, ist nicht kompatibel zu allen Fachverfahren. Ja, aber das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Und was ich auch sehr, sehr schade finde, und das ist ein Thema, was ich gerade wiederentdeckt habe, ist das Thema unseres Personalausweises, unseres elektronischen. Das ist eine so tolle Technologie. Da sind wir weltweit ganz vorn dabei und wir benutzen es einfach nicht, weil wir uns einreden, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das nicht wollen, weil es zu kompliziert ist. Ja, weiß ich nicht, ob ich deine Analyse 100% teilen würde. Ich habe ja eine gewisse Vorgeschichte mit dem Personalausweis und finde, du hast recht damit, dass es ist schon relativ kompliziert und der Anwendungsbereich ist damit etwas verringert. Das hat sich über die Jahre irgendwie gebessert, aber wenn ich zum Beispiel an den Anwendungstest Personalausweis 2009, 10 zurückdenke, da haben wir so Beispiele gehabt wie, keine Ahnung, Boarding bei Fluggesellschaften oder irgendwie Lottoannahmestellen und die sind am Ende ausgeschieden, weil diese Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel die Authentisierung des Personalausweises gegenüber dem Terminal und gegenüber der EID-Server, weil das irgendwie 7-8 Sekunden dauert. Und das ist zum Beispiel das ist keine gute Anwendung für, ich gehe mal eben beim Boarding da, wo 300 Leute in den Jumbo wollen, irgendwie an dem kontaktlosen Laser vorbei. Also da haben wir Einschränkungen, aber haben natürlich den Personalausweis auch als ein Dokument mit besonders hoher Sicherheit und auch besonders hoher rechtlicher Qualität ausgestattet. Wo ich persönlich finde, wo wir uns bis heute schwer tun, ist, diese ganzen rechtlichen Anforderungen irgendwie mal zu harmonisieren und abzusenken. Datenschutz. Ja, Datenschutz und so ein bisschen Fachbrüderschaften und so. Also da wird dann ewig und 3 Tage diskutiert, wie wir im Meldewesen, bei der Hotelmeldepflicht irgendwie so. Und es geht da überhaupt nicht um große Sicherheit. Ich war mal für Meldewesen zuständig, ich kann das beurteilen. Ja, also es geht da nicht um, wir haben jetzt nicht Hunderttausende von Betrügereien. Stattdessen haben wir aber nach wie vor immer noch sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Und wir haben leicht unterschiedliche Sicherheitsanforderungen bei der zum Beispiel Mobilfunkverträgen oder bei Kontoeröffnungen und bei all dem. Das heißt, wir produzieren hier vor allen Dingen ein Wirrwarr an rechtlichen Anforderungen und ein Durcheinander, was es auch ganz schwer macht, sowas einzusetzen. Sagen wir auch immer die Unternehmen, die sagen, würden wir ja gerne machen, aber bis wir da mal ein Go bekommen, es dauert endlos. Da fällt mir gleich wieder ein Thema ein, was ich noch gar nicht angesprochen habe heute. Registermodernisierung. Hilft uns das dabei, um genau aus dieser Falle rauszukommen, die du gerade geschildert hast? Ich glaube schon. Die Registermodernisierung ist ja eigentlich auch ein Konsolidierungsprojekt. Mhm. Und eine Konsolidierung in der Fachlichkeit wird damit zwingend verbunden werden. Oder das ist jedenfalls eines der Ziele der Projekte. Ich kann das Projekt nicht gut beurteilen, ob das auch die Ziele erreichen wird. Aber den Ansatz finde ich enorm wichtig, weil wir oft bei Digitalisierung von irgendwas feststellen, dass wir zwar irgendwie Systeme miteinander verbinden können, dass aber die Fachlichkeiten nicht zueinander passen. Mhm. Also wenn man sich mal anguckt, wie lange die Kollegen aus Bremen, Martin Hagen und andere gebraucht haben, um die elektronischen Familienleistungen da mit großem Engagement und Enthusiasmus, um das hinzubekommen, dass da die Steuerbehörden und BA und Elterngeldstellen und so zusammenarbeiten. Und das hat ganz viel zu tun gehabt mit unterschiedlichen fachlichen Anforderungen und mit dahinterliegenden unterschiedlichen Registern, wo dann der Einkommensbegriff im einen Register dies bedeutet, im anderen Register jenes bedeutet. Und das kann ein wahnsinniges Potenzial haben, wenn man das in der Registermodernisierung auf die Reihe kriegt, das zu vereinheitlichen. Ja, ich glaube, es geht da nicht nur um solche Dinge wie dieser Einkommensbegriff, sondern tatsächlich auch die eindeutige Identifizierung einer Person. Klar. Das ist, manchmal ist der Name falsch geschrieben, dann ist Straße mit abgekürzt geschrieben, manchmal ausgeschrieben, manchmal ist Straße und Hausnummer in einem Feld. Ich glaube, das sind einfach so simple technische Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen wurden, die jetzt bei den Registern quasi für eine Uneinheitlichkeit sorgen. Ja. Und de facto hat jeder Mensch die gleichen Daten. Er hat einen Namen, einen Vornamen, manche haben mehrere Vornamen, hat ein Geburtsdatum, hat einen Geburtsort und hat einen Wohnort. Und das sind Daten, die muss ich nicht in jedem Register nochmal extra abspeichern. Im Idealfall habe ich die irgendwo. Oder hab die Person einmal identifiziert, zum Beispiel durch die Steuernummer, die sie jetzt da eingeführt haben. Du wirst es wissen aus dem NPA-Projekt. Sollte ja auch schon mal auf den Personalausweis mit draufkommen, die Steuernummer. Schade, dass es damals nicht geklappt hat, aus rechtlichen Gründen. Ja, aus politischen Gründen muss man sagen. Also was rechtlich nicht geht, ich halte das schon für rechtlich machbar. Ich habe mal versucht, sowas wie ein Bundesmelderegister einzuführen. Das ist gescheitert, auch politisch gescheitert. Mit genau deinem Gedanken, dass man im Grunde so eine Referenzdatenbank braucht, über die man dann ja alles andere miteinander verknüpfen kann, wie in Österreich. Das war unser Vorbild. Also wenn man das politisch will, geht das. Mhm. So, jetzt sind wir durch wahnsinnig viele Themen durch mit einem ziemlich großen Tempo. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal unterhalten, ganz speziell zu einzelnen Themen wie Daseinsvorsorge und Ähnliches. Hast du noch Themen, die dir gerade noch auf der Seele brennen, die du gerne nochmal anbringen möchtest, wo wir vielleicht nochmal drüber reden wollen? Ich glaube, das letzte Thema mit welche Hürden wir haben im Recht, da würde ich gerne nochmal reingehen, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass wir uns in Deutschland besonders schwer tun, weil wir die ganze Digitalisierung so ganz stark durch Recht betreiben. Mhm. Ich habe das eine Zeit lang richtig und gut gefunden. Also wir, als Bund Online und Deutschland Online diese Initiative durchgeführt wurden und wir einen bestimmten Stand erreicht hatten, aber irgendwie auch nicht weitergekommen sind. Damals war ich im Bundesinnenministerium, haben wir uns überlegt, was könnte ein weiterer Schritt sein und haben da auf Beispiele geschaut, wie die Steuerverwaltung oder die Justiz, in denen man schneller vorangekommen war als in der allgemeinen inneren Verwaltung. Mhm. Und dort, in Steuerverwaltung und Justiz, in beiden Bereichen ist Digitalisierung sehr stark durch Recht gemacht worden. Also man hat gesagt, das Gericht X nimmt ab dem Zeitpunkt Y die Revisionsschrift nur entgegen, wenn sie in Form von irgendwie, keine Ahnung, OSCI, digitale Signatur, irgendwas, elektronisches Gerichtspostfach und so. Und das hat man in der Steuerverwaltung so ähnlich gemacht. Die Unternehmen müssen ihre Einkommensteuer- und Umsatzsteuererklärung eben ab dann und dann per Elster und so. Und damit ist man schneller vorangekommen, schneller in die Fläche. Und dieser Gedanke ist dann in der Verwaltung aufgegriffen worden durch das Online-Zugangsgesetz. Das ist dann aus diesem Gedanken entstanden. Und das Online-Zugangsgesetz wiederum macht, weil es für die ganze Verwaltung gilt, dann aber was Generisches daraus. Nämlich sagt, das muss irgendwie online sein. Mhm. Bei der Steuer war die Umsatzsteuererklärung des Unternehmens muss dann und dann online so. Und unterhalb des Online-Zugangsgesetzes haben wir dann unendlich viele rechtliche Vorschriften gemacht, und um das zu begleiten, um Datenschutz und dieses und jenes. Und man kann sich kaum noch bewegen, ohne dass man Rechtsvorschriften machen muss oder auch neue schaffen, Verwaltungsabkommen schließen und so weiter und so fort. Und es wird dann von Juristen verhandelt und abgestimmt und schwierige Prozesse und Kompromisse werden gemacht, nicht irgendwie von Leuten, die gemeinsam am Rechner sitzen und irgendwie agil irgendeine Software entwickeln, sondern von Leuten, die in einem Besprechungsraum sitzen und ein Dokument abstimmen. Und dadurch kommen manchmal eben Dinge raus, die weder besonders schnell sind noch besonders innovativ sind. Und da ist was ein bisschen vielleicht fehlgelaufen, auch in unserer Umsetzung. Und ich wünsche mir ein bisschen, wenn ich einen Wunsch äußern darf, Richtung OZG 2.0, dass das OZG 2.0 hier nicht mit noch detaillierteren Vorschriften, wie wir jetzt Digitalisierung rechtlich da und dort durchsetzen, sondern eher mit Vorschriften Reduktion, mit Spielräumen, mit Experimentierklauseln und so weiter und so fort daherkommt. Genau, Experimentierklausel wollte ich auch gerade sagen, weil ich glaube, wenn man mal was ausprobieren kann, merkt man relativ schnell, dass das Missbrauchspotenzial relativ niedrig ist. Also ich kann mich an Diskussionen erinnern, wo es darum ging, früher um das Führungszeugnis, Beantragung des Führungszeugnisses. Braucht man dafür zwingend eine EID, also mit dem NPA, oder reicht es, wenn ich ein Führungszeugnis einfach so beantrage und nur meinen Namen und Vornamen da reinschreibe und Adresse? Das Missbrauchspotenzial ist ziemlich gering, weil ich kann für jeden in ganz Deutschland ein Führungszeugnis beantragen, was ich dann bezahle und derjenige dann zugeschickt kriegt. Also da habe ich überhaupt gar nichts davon, außer ich schlafe vor seinem Briefkasten. Das ist ein super Beispiel, das merke ich mir mal. Ja, das ist, ja, genau das meine ich. Wir sagen aber nein, es geht keinesfalls, dass jemand für einen anderen ein Führungszeugnis beantragt. Das an sich sehen wir schon als Missbrauch. Genau. So ähnlich war das ja mit der Steuererklärung. Die Österreicher haben ja dann irgendwann verzichtet auf das Unterschreiben einer Steuererklärung, um das die Digitalisierung zu erleichtern, weil wenn du eine für einen anderen machst, dann kriegt der halt den Steuerbescheid zugeschickt. Und dann haben die eine Frist eingeräumt, dass man widersprechen kann. Und dann muss man wirklich unterschreiben bei der nächsten eigenen. Ja, also da kann eigentlich kein Schaden passieren. Ja, aber ich finde gerade Steuererklärung auch in Deutschland, ich habe gerade wieder meine eigene Steuererklärung gemacht, das geht heutzutage schon ganz gut digital. Schon auch, ja, dass ich nicht jeden Beleg mitliefern muss, sondern die zwar vorhalte und wenn sie geprüft werden, dann muss ich sie irgendwie hinschicken. Aber diese Plausibilitätschecks, die diese Steuersoftware macht, die sind inzwischen so gut, dass das wunderbar digital funktionieren. Das ist auch, glaube ich, ein Stück weit Mut zur Lücke. Wenn man wirklich Steuerbetrüger ist, wird das irgendwann auffallen. Ja, und bei der Steuer, glaube ich, gibt es noch einen Punkt, der dazu führt, dass es so gut funktioniert. Es werden ja ein kleinerer Teil der Steuererklärung tatsächlich über die Elster-Software direkt erstellt, sondern die meisten Steuererklärungen werden ja über Programme erstellt, die mit Elster dann kommunizieren, also Angebote vom Markt. Und das Prinzip ist schon genial, weil da hat man so ein bisschen auch so Innovationstreiber und die Verwaltung macht das nicht nur alleine. Und das ist was wir in andere Bereiche übernehmen sollten, dass man eben auch APIs anbietet und offene Schnittstellen definiert, damit vielleicht auch einfach Apps, die sagen, hey, ich erleichtere das Leben mit der öffentlichen Verwaltung, damit die zugreifen können auf Schnittstellen und wir nicht immer denken, wir müssen es über unsere Websites und dann muss die Behörde X auch noch eine App machen und die Behörde Y auch noch eine eigene App und die Gemeinde eine und das Land muss die Dienste natürlich in seiner Landes-App anbieten. Das kann man alles machen, aber schöner wäre es eigentlich, wenn man die Schnittstellen freigibt und APIs anbietet. Mein großes Thema, offene Schnittstellen, offene Standards. Ich will jetzt nicht nochmal die Runde drehen, warum ich glaube, dass es noch ein bisschen schneller gehen könnte mit Digitalisierung, weil ich glaube, dann sitzen wir noch 2 Stunden da. Martin, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ja, dank dir. Das waren spannende Themen, spannende Fragen. Tour de Ressort. Wir sind durch alles durch. Ja, ist echt Wahnsinn. Ja, wir haben ein paar Punkte in der Liste übersprungen, aber ich glaube, die sind alle irgendwie mit vorgekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich komme auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Sehr gerne. Was sagt denn deine Strichliste, wie viel Bier ich ausgeben muss? Ja, ich habe dann irgendwann nicht mehr mitgezählt. Das klären wir bilateral, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das machen wir. Ich danke dir. Vielen Dank. Und euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.